Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen. Und das Feuer deiner Liebe. Sende aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen. Und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Lass es uns beten, O Gott, du hast die Herzen deiner Gläubigen durch die Erleuchtung des Heiligen Geistes belehrt. Gib, dass wir in diesem Geiste verstehen, was recht ist und alle Zeit an seines Trostes erfreuen dürfen durch Christus, unseren Herrn. Amen. Mutter vom guten Rate, Heiliger Pius der Zehnte, unser lieben Schutzengel, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen. Gelobt sei Jesus Christus. Also, der große Katechismus vom Heiligen Pius dem Zehnten, der dritte praktisch nach dem ganz kleinen, die ersten Begriffe des Katechismus für die Anfänger, also die zur Beichte und zur Kommunion gehen, dann der mittlere Katechismus für die Kinder, der schon relativ umfangreich ist, sind wir da über 300 Fragen, kommt jetzt der, in der deutschen Ausgabe ab Seite 73 der große Katechismus für die Erwachsenen, der ziemlich ins Detail geht und der dann gefolgt ist von einer Übersicht über die also Erklärung der christlichen Feste und Kirchenjahr und dann die Heilsgeschichte noch und einiges andere, jedenfalls. Der Katechismus selber sind knapp 1000 Fragen. Werden wir heute nicht alle schaffen. Also die Einleitungslektion ist von der christlichen Lehre und ihren Hauptteilen. Ein paar Fragen nur einmal, ganz allgemein sozusagen.